Jetzt heute in der zweiten Stunde werden wir eine Premiere haben in zweifacher Hinsicht. Zum einen ein neues Thema. Es wird in der zweiten Stunde gehen um unser Sprechen, unsere Worte. Und zum anderen ein neuer Lehrer, den wir heute Abend hier begrüßen. Der ist nicht zum ersten Mal, dass er lehrt. Ja. Er hat schon über Jahre eine Gemeinde geleitet sogar. Nebenher war er auch noch Arzt im Nebenberuf. Und also hat wirklich eine Salbung für Lehre und auch für pastoralen Dienst, leitet unser Glory House in Aachen von Glory Life. Und ich freue mich, er hat ein kleines Büchlein geschrieben zu diesem Thema Worte, und das hat er mir vor ein paar Monaten gezeigt, und dann habe ich gesagt, na, darüber könnten wir doch ein Lehrthema machen, das ist doch total gut und wichtig. Und ja, so der Herr will, und der Michel, kriegen wir vielleicht auch das Büchlein alle am Ende, oder wir stellen es online oder wie auch immer. Wir schauen einfach. Also, Michel Gut, lasst uns ihn mal ganz herzlich willkommen heißen. Michel, komm nach vorne. Halleluja. Ich hoffe, dass ihr noch viel Zeit. Ich habe so einen kleinen Witz gehört. Das heißt, ein Nicht-Jude hat einen Rabbi gefragt, warum antwortet ihr immer mit einer Gegenfrage, wenn wir eine Frage stellen? Der Rabbi hat überlegt und hat gesagt, warum nicht? Das hat mir natürlich, hat mich das diese paar, zwei Wochen, wo wir unter Strom waren, habe ich auch daher gefragt, warum ist das passiert? Dann sagt er mir, warum nicht? Dann hat er gesagt, ja, aber du musst wissen, wo ich war in diesem Problem. Suche mich, wo ich bin. Ich bin da. Ich bin da. Und du wirst dich wundern, wie ich dich hier herausholen werde. Amen. Das heißt, das Warum hat keinen Bedeutung für uns. Wir müssen immer glauben, immer wenn was passiert, sagst du, Herr, ich bin gespannt, wie du mich hier herausholen wirst. Halleluja. Das ist die bessere Frage. Jetzt haben wir die vielen Freunde von Hiob herum, und ich spreche dann zu uns. Die Freunde von Hiob, die alles erklären wollen, wie das Problem ist, etc. Das wollen wir nicht. Okay. Also ich darf heute Abend von einem Thema, das heißt unsere neue Sprache. Das ist natürlich, wir sind alle geboren mit einer normalen Sprache, einer Muttersprache, aber ich rede jetzt von der Vatersprache, von der Vater der Liebe, diese Sprache. Das heißt, wir sind alle, wie unser Pastor immer sagt, wir sind alle irgendwo schon von einer neuen Schöpfung hier. Wir sind nicht nur eine neue Schöpfung, wir sind von einer anderen Planet. Wir kommen von anderswoher. Und wir haben schon Fähigkeiten von da oben, die übernatürlich, ja. Und das müssen wir gut verstehen. In der Gemeinde Jesu ist Gnade. Gnade heißt, Gnade beginnt, wenn meine natürliche Fähigkeiten aufhören. Amen. Nicht, wenn ich noch gelehrt bin und kann allerhand, weil ich Theologie studiert habe. Nein, Gnade beginnt, wenn ich keine Fähigkeit habe. Im Strom, da beginnt Gnade. Wenn Sie, so wie ich gestern gesehen habe, war es in Schaffhausen, sind Sie runtergesprungen, da auf dem Felsen und in das Wasser voller Welle, also schon Profis, und es sind mitgerollt worden, ja, bis weiß ich wohin. Nichts passiert, aber das ist genau das. Wir springen ins Wasser und lassen uns weitertreiben, ja. Das ist Gnade. Wir wissen nicht, wie es geht, aber es funktioniert. Das ist Gnade, ja. Also diese Sprache, von der ich jetzt sprechen möchte, das ist eine neue Sprache. Und unsere Identität in Christus, ja. Und ich habe so gedacht, die alte Schöpfung hat auch begonnen, wie vorher wir es gehört haben. Andreas, Entschuldigung, hat von diesem Tohuwabohu gesprochen. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Oh, das war wunderbar. Und dann kommt der zweite Satz, das ist sehr deprimierend. Die Erde war wüst und leer. Warum? Weiß ich nicht. Was passiert? ist auch eine Gegenfrage. Deswegen sind bei den Juden gibt es die besten Rechtsanwälte, weil sie immer diese Frage und Gegenfrage haben. Ja. Also ich weiß es auch nicht, aber es ist was passiert in der unsichtbaren Welt. Es war wüst und leer und Finsternis. Kann bei Gott Finsternis sein? Finsternis war über der Tiefe. Ja, das Wort Tiefe, manchmal wird es nicht gut übersetzt, das ist das Wort Tehom auf Hebräisch, das heißt die Urflut. Urflut ruft Urflut, sagen wir oft. Ja. Das ist das Urmeer. Das ist im Prinzip das Wasser, das die ganze Schöpfung umhüllt hat. Das ist das Wasser der Liebe, das Wasser des Lebens. Ja. Ich denke immer als Arzt, das Fruchtwasser. Ein Kind muss Fruchtwasser haben und wenn eine Geburt kommt, da spritzt es raus. Da braucht man einen richtigen Schutz, muss man sich schützen, damit man nicht nass wird. Ja. Und das kann niemand stoppen, auch kein Gynäkologe. Da geht er in Deckung, wenn das kommt. Und ich finde das so schön. Die neue Schöpfung, das ist die alte Schöpfung. Ja. Und dann heißt es, und Gott und der Heilige Geist, der Geist der Heiligkeit, bewegte sich über dem Wasser. Ah, das ist nochmal, weil das war Wasser. Es war Wasser. Er bewegte sich über dem Wasser. Das bedeutet, der Heilige Geist, ja, der ist über dem Wasser. Und wir sprechen hier von einem Strom. Natürlich ist der Strom nicht der Heilige Geist. Entschuldigung, der Heilige Geist ist eine Person. Und hat eine Beziehung zur Person. Er ist neben mir, er spricht zu mir. Es ist wie du und ich, eine Person. Es ist kein Strom, aber der Heilige Geist arbeitet im Strom. Er schickt uns seinen Strom, aber er ist nicht der Strom. Verwechselt das nicht, ja. Der Heilige Geist ist eine Person. Er bewegte sich, er brütete über diesem Wasser. Und so ist auch der Heilige Geist bei uns, er brütet über uns, ja. Und dann kommt der schöne Satz. Und Gott sprach. Das ist die Sprache, die wir haben, ja. Und Gott sprach und es geschah was Gewaltiges, ja. Und durch unsere neue Sprache machen wir eine gewaltige Schöpfung. Bringen wir ins Leben gewaltigen Dinge. Und das müssen wir verstehen, ja. Durch unsere Sprache, ja. Das heißt, wichtig ist zu wissen, nicht was du isst, sondern was du sprichst, ist maßgebend für deine Gesundheit und dein Wohlergehen. Sehr wichtig, ja. Die Früchte deines Mundes wirst du essen, ja. Wenn du heute irgendwas sagst gegen dich, verflucht oder irgendwas, was du dir wünschst oder gegen deine Kinder zu Hause und du bist böse gegen ihn und du sagst, du wirst niemand was, das hat Früchte und das dürfen wir nicht tun. Das ist genauso selbe. Unsere Worte sind machtvoll, sie sind voller Kraft und wir müssen das wissen. Und deswegen diese neue Schöpfung, die wir haben, das finde ich schön. Die Bibel beginnt mit Wasser, mit einem Strom. Und es ist noch besser, der Strom fließt aus dem Paradies raus. Damals war das Paradies ein Teil vom Himmel, ja, oder es war ein Teil mit Gott. Es war nicht getrennt von Gott, es war in Beziehung zu Gott, ja. Das heißt, aber da kam ein Strom raus und der Strom teilte sich in vier Ströme, in alle Richtungen, der ganze Schöpfung, ja. Das heißt, es ist genau das, was Gott sagt. Am Anfang war der Strom, 1. Mose, am Ende, Offenbarung 21, ist der Strom vom Thron, vom Sohn. Also, die Bibel beginnt nicht nur mit einem Strom, sie beginnt auch mit einer Hochzeit. Adam und Eva, ja, natürlich konnte die Frau nicht wählen. Das war die erste Narkose. Ich bin Narkosearzt. Die erste Narkose. Das hat mein Chef im Himmel gemacht. Und er hat es sehr gut gemacht. Hat Adam betäubt mit einem tiefen Schlaf und hat ihn operiert und hat rausoperiert aus seiner Seite. Ich glaube, es ist nicht die Rippe, es ist die Seite. Er hat rausoperiert von seiner Seite die Hälfte und hat daraus eine Frau gemacht. Und Adam hat immer noch geschlafen. Und als er aufgewacht ist, hat er gesagt, wow, er hat nicht gewusst, was kommt, aber er war so gut überrascht, was Gott gemacht hat und hat gedankt für diese Frau, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, wir kennen gut den Vers. Leben und Tod ist in der Macht der Zunge, okay? Das ist Sprüche 18, Vers 21. Und dann kommt Sprüche 18, Vers 22. Was steht da? Ja, das ist noch 21. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das heißt, wer, ich weiß nicht, wen sie liebt, das habe ich nie verstanden. Wer die Zunge liebt oder wer... Hab gedacht, okay, egal, wer das liebt, wer gut ist, der gute Worte liebt, der wird die Früchte essen. Und wer schlechte Worte liebt, der wird auch die Früchte essen. Tod oder Leben. Und der nächste Vers, der finde ich gut. Wer eine Frau gefunden hat, dem geht es gut und er hat Gunst gefunden von unserem Gott. Da habe ich gedacht, ja Herr, ich verstehe es nicht genug, aber mit meiner Frau habe ich einen Sprachkurs durchgemacht. Sie hat mir gelernt, zu reden und zuzuhören. Sie hat mir gelernt, ihr Raum zu geben zum Reden, etc. Ja. Und es ist gut, natürlich, wenn du keine Frau hast, es ist gut, dass du jemanden hast wie eine Frau, weil eine Frau ist eine Hilfe im Sprechen. Ja. Wir Männer, wir sprechen circa 15.000 Worte pro Tag, ja, und die Frauen 17.000. Ja. Das ist jetzt Statistik. Natürlich gibt es andere, die weniger sprechen oder mehr sprechen. Ja. Und du weißt, was Gott gesagt hat, wir sollen nicht zu viel reden. Weil das ist gefährlich. Und ich schlage euch vor, als Hausaufgabe zu lesen die ganze Sprüche und rauszufischen, was Gott über die Zunge und die Lippe sagt. Ja. Schreib es mal auf. Und zweite Aufgabe, lese Jakobus Kapitel 3. Das ist Neues Testament. Und da siehst du, was Gott sagt über die Zunge. Ja. Er sagt, die Zunge ist ein unruhiges Übel. Ich hab gedacht, Jakobus, wie kannst du das sagen, Bruder von Jesus? Heiliger Geist, aber das ist so krass, was hier steht. Ja. Wir alle straucheln im Reden, steht geschrieben. Das waren Apostel. Wir alle straucheln im Reden. Wir haben alle Probleme. Wir sind nicht vollkommen. Wenn wir vollkommen werden, würden wir unseren Leib führen. Ja. Das habe ich vorher gesagt. Für unser Wohlergehen geht es nicht ums Essen, um wunderbare Diät. Es geht hier um, was du sprichst. Ja. Das ist, was dich in Gesundheit hält. Ja. Ein süßes, freundliches Wort ist wie Honig in der Sprüche in deinem Mund. Und heute ist das neue Jahr der Juden zu Ende. Die haben Äpfel mit Honig gegessen, weil sie möchte dieses süße Jahr haben. Aber ein süßes, freundliches Wort ist wie Honig in deinem Mund und Heilung für deine Knochen. Hast du Arthrose, hast du Arthritis, hast du Probleme? Das ist die Therapie. Ein süßes, freundliches Wort zu Hause. Ich glaube, wir müssen da Sprachunterricht nehmen bei Jesus Christus. Das ist so wichtig, ja? Oder bei deiner Frau. Ja, ich glaube, meine Frau, die hat mir gut Sprachunterricht gegeben, ja. Die ist für mich manchmal eine Löwin. Ich bin eher Arzt und dann denke ich an die ganze Sache. Und sie ist eher dann radikal biblisch. Und das war auch gut in den letzten Tagen, dass sie radikal biblisch ist. Also ich habe gesagt, die Bibel beginnt mit einer Hochzeit und endet mit einer Hochzeit. Hochzeit des Lammes. Ich finde das schön. Und in der Mitte gibt es auch noch eine Hochzeit. von Jesus, wo Jesus begonnen hat, die Hochzeit von Kana. Kürzlich war ich in der Schweiz, da haben wir das Mahl des Herrn gefeiert und da gab es keinen Wein mehr. Oder die haben keine mehr Gläser, waren mehr Leute da. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, was in der Gemeinde Jesus manchmal passiert. Da gibt es nur Wasser statt Wein. Ja. Und das ist Kana. Wisst ihr, was das Wort Kana heißt? Kana heißt im Prinzip Eifersucht. Wir haben einen eifersüchtigen Gott. Er toleriert nicht einen anderen neben ihm. Ja. Und auch er toleriert nicht ein anderes Wort als sein Wort in deinem Mund. Ja. Deswegen, wir können nicht auf beide Seiten hinken. Wir müssen erwählen, was wir sprechen, wie wir sprechen. Wir haben eine übernatürliche Sprache. Ja gut, ich spreche es doch mit meinem alten Lippe, mit einem alten Mund, mit meiner alten Kehle, mit meinen alten Zähnen. Da kommt alles raus, ja. Aber das ist okay so. Der Heilige Geist lebt auch in dir, in mir, als alter Körper, als Körper, der vergänglich ist, ja. Der Körper der Demütigung. Ja, das ist natürlich für mich ein Wunder, dass so ein Heiliger Geist es gewagt hat, in meinen alten Körper zu kommen, der gesündigt hat, ja. Kannst du das verstehen? Ich nicht. So heilig. Und wir waren so Sünder, so gottlos, so Feinde Gottes. Er hat uns aber vorher geliebt, ja. Als wir das nur waren, ja. Und das ist die Liebe Gottes, ja. Und ich meine, wir müssen das gut verstehen, als wir sind die Lieblinge, sagst du, ja. Aber weißt du, wer der Liebling Gottes genannt wurde in der Bibel? 4-mal, das war Johannes. Warum? Weil er seine Ohren und seinen Kopf auf der Brust Jesus hatte. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir besser sprechen wollen, anders sprechen wollen, spreche wie die neue Schöpfung sprechen soll, dann müssen unsere Ohren auf der Brust Jesus sein und nicht nur am Sonntag oder im Gottesdienst, sondern immer und immer wieder unser Ohr an Jesus. Höre, was der Geist der Gemeinde sagt, steht in Offenbarung. So wichtig, dass wir das verstehen, ja? Das Ohr an der Brust Jesus. Warum? Dann höre ich den Herzschlag. Hat er Rhythmusstörungen oder oder irgendwas? Ich höre ihn atmen. Ist das schön, ja? Ihr wisst ja, wir können nur sprechen beim Ausatmen. Wir können nicht sprechen beim Einatmen. Probier's mal. Nein, das ist für mich sehr wichtig. Warum? Warum? Weil eigentlich, als wir geschaffen wurden, hat Gott in uns hineingeblasen, der Hauch Gottes. Und wenn wir sprechen, kommt dieser Hauch hoch. Ja. Das heißt, wir sprechen im Prinzip von innen nach außen, das heißt aus der Fülle des Herzens. Ja. Wo ist das Herz? Also das medizinische Herz ist im Thorax, das geistliche Herz ist im Bauch. Das sagt die Bibel, ja. Aus diesem Herzen, aus diesem Bauch, Keuler, aus dem Kuttler, kann man sagen. Da kommt das Wort Kuttel her, ja. Aus den Keulen, aus der Kuttel kommt Ströme des lebendigen Wassers heraus. Halleluja. Aber ich muss ehrlich sagen, als mein Schwiegervater am Sterben lag, hat er gewartet, bis wir in dieses Krankenhaus kommen. Es war entfernt. Und dann ich lerne nicht alle Erfahrungen, aber ich habe gesehen, wie er gestorben ist, ja. Und deswegen sage ich, dass, wie die Bibel sagt in den Sprüchen, der Geist des Menschen ist eine Leuchte im Körper des Menschen. Es ist wie eine Leuchte. Als er gestorben ist und aufgehört hat zu atmen, alles fertig war, wir waren da, meine Frau und ich, und ich habe gesehen, wie aus der Keule, aus dem Bauch, kam eine Lampe hoch, eine Lichte, und das hatte ganze Bauch, war hell, und diese Lampe ist hochgegangen durch den Thorax, und plötzlich war das ganze Gesicht hell, und plötzlich habe ich gesehen, wie diese Lampe herausgeht aus seinen Lippen. Das war der Tod. Trennung, Tod ist keine Vernichtung, Tod ist Trennung vom Inneren und Äußeren. Tod ist nie Vernichtung. Da ist der innere Mensch weggegangen. Und das war sein Geist, er war wiedergeboren. Und er war wie eine Leuchte des Herrn im Körper. Ja, lies es mal in die Sprüche 20, Vers 27. Da steht das. Also, ich glaube einfach, dass dieses Reden, was wir übernatürlich sind, ja, und das hat unser Pastor es gut erklärt, ja, das ist das Wort Kainos, das heißt, das war noch nie da gewesen auf dieser Erde. Ich habe mal zusammengezählt, wie viel mal Kainos im Neuen Testament steht. Ich bin auf 13 gekommen, ja. Und ich muss sagen, es steht zum Beispiel in Markus Kapitel, am Ende Kapitel 16, wenn es heißt, dies sind die Zeichen, die folgen denen, die glauben. Zeichen Nummer 1, sie werden Dämonen austreiben. Da sagst du, warum, das gibt es doch bei uns nicht. In Afrika, ja. Ich werde ehrlich sagen, Dämonen sind Geister ohne Körper. Böse Geister ohne Körper, unreine Geister. Wo kommen sie her? Weiß ich nicht, vielleicht 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2. Sie sind gestraft worden von Gott und haben keinen Körper mehr. Also sie suchen mit ganzer Kraft neue Körperteile oder neue Körper. Es ist leicht übersetzt in der Bibel, man sagt, man ist im Prinzip besessen, das stimmt nie, man ist dämonisiert, man ist unter dem Einfluss von so Geister. Ja. Also das heißt, wenn du ein Problem hast im Leben, dann tu Buße und bring es vors Kreuz, das Fleisch wird gekreuzigt und die Dämonen werden ausgetrieben. Okay? Und ich habe hier auch schon gesehen in der Gemeinde bei dieser Ausgießung, weil die Dämonen halten es nicht aus im Lobpreis, habe ich gesehen, wie jemand einen Dämon hatte. Und ich habe befohlen und er ist rausgegangen, die Person ist gerollt, ja, und der Dämon war weg. Aber ich habe es nicht gemacht, aber durch die Gegenwart, seine Gegenwart, müssen sie fliehen. Eine Möglichkeit, wir brauchen nicht lang rumzudoktern, aber manchmal muss man es tun, ja, muss man austreiben, muss man sie verjagen, ja, und das mache ich immer wieder, ich verjage diese Dämonen, ja, egal wie sie heißen, weil die haben gern ein Körperteil. Das Lieblingskörperteil ist die Zunge. Sie haben gern die Zunge, auch andere Körperteile, aber die Zunge unter anderem, ja, weil da können sie viel kaputt machen, ja, und wenn du deine Zunge nicht gebändigt bekommst, ja, und die Zunge ist schwer zu bändigen, ja, sie ist auch unberechenbar, sagt Jakobus, ja, aber einer kann sie bändigen, das ist der Heilige Geist, wenn du das zulässt, ja. Okay? Deswegen, diese neue Sprache ist im Prinzip diese Sprache mit dem Heiligen Geist, ja. Aber was ist eine Sprache? Eine Sprache ist eine Schallwelle. Und wenn ich jetzt spreche, das sind Frequenzen, die Schallwelle, die geht ins Universum und die geht nicht verloren. Ich bräuchte eine Maschine, dass diese Schallwelle registriert wird und die hat Gott. Wir werden alle gerichtet nach dem, was wir gesprochen haben, sagt Matthäus 12. Das heißt, deswegen auch in manche Regionen, wenn Leute zum Beispiel in unser Glory-Haus kommen, sagen, oh, hier ist gut, ich fühle sich wohl, weil hier sind diese Worte, die Schallwelle, das ist in eine Richtung, wo es gut tut, Richtung des Geistes, Richtung, wo gute Früchte sind. Ja. Gehst mal in eine Gegend, ich weiß nicht, ob in Stuttgart so ist, wo das Klima so schwer ist, wo die Umwelt so verschmutzt ist mit der Schallwelle der Worte, die gesprochen werden. Böse Worte, das gibt es überall, auch in Ländern, wo das Evangelium verbannt ist. Ja. Geh mal nach Nordkorea oder in ein Land, wo eine Diktatur herrscht und wo man nicht sprechen darf über Jesus. Da ist die Umwelt total verschmutzt. Ich rede nicht von der Umwelt, von der Politik, ich rede von der geistlichen Umwelt. Ja. Und da müssen wir Lobpreis und Anbetung und müssen wir reintreten mit Worte des Lebens, okay? Worte des Lebens, dass der Durchbruch geschieht, ja? Wir wollen ja einen Durchbruch, ja? Und dieser Durchbruch geschieht nur, wenn wir anfangen. Aber das Problem ist, dass die Sprache ist halt, wir haben die Sprache von Gott bekommen. Der Erste, der gesprochen hat, ist Gott. Er hat uns diese Sprache gegeben. Die Tiere können nicht sprechen, ja. Sie haben zwar Zunge und alles, was sie braucht, Zähne, außer der Papagei. Der kann ein bisschen nachsprechen, weil er eine dicke Zunge hat. Er hat eine dicke Zunge, ja. Er hat eine ganz dicke Zunge und unsere Zunge ist klein, ja. Also bei Frauen 7 Zentimeter lang, bei Männern 8 Zentimeter und bei einer Giraffe 1/2 Meter. Also wozu braucht die Giraffe 1/2 Meter Zunge? Nicht zum Reden, zum Fressen. Da oben an den Bäumen hat Gott gut gemacht, ja. Aber uns hat er eine ganz kleine Zunge gegeben. Ich habe gesagt, Jakobus, das, wie habe ich gesagt, das Übel, das unruhige Übel, kleine Übel, das im Mund sich bewegt, ja, ja. Das ist natürlich ein Problem. Ich, wenn ich jetzt medizinisch sprechen würde, würde ich jetzt sagen, diese Zunge ist eines der interessantesten Organe, die es gibt. Es ist einmalig, einzigartig. Eine Zunge hat 7 Muskeln, eine Zunge. 7 ist die Vollkommenheit. Gott hat es vollkommen gemacht, dass wir gut sprechen können. Da ist Schleimhaut drauf und diese Zunge, die ist sehr, sehr beweglich. Ja? Kannst sie nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, kannst sie rausstrecken bis zur Nasenspitze. Manche. Also die hat wenigstens 20 verschiedene Bewegungen. Mit der Zunge kann man saugen, mit der Zunge kann man essen, trinken, saugen, man kann tasten, man kann schmecken und sogar kann man küssen mit der Zunge. Ja. Also das ist alles möglich mit der Zunge, weil die Zunge ist so beweglich und es ist ein Muskel und die Muskeln sind oft fixiert an zwei Enden und der Muskel kann sich nur, hat nur eine Kontraktion, er kann sich nur verkürzen, ein Muskel. Die Zunge ist der einzige Muskel, der sich verlängern kann. Das ist das große Wunder, ja. Kann sich verlängern, ja. Und das ist, weil Gott das so geschaffen hat, dass man sprechen kann. Weil unsere Sprache kommt vom Kehlkopf hoch, also von unten, vom Inneren, vom Geist, ja. Ob du jetzt ein böser Geist in dir hast oder ein guter. Vom Herzen her sprechen wir aus der Fülle des Herzens, ob es gut ist, das Herz, oder ob es böse ist, egal. Du sprichst von der Fülle des Herzens, es geht durch den Kehlkopf, aber dann sind es noch Töne. Es muss dann im Mund, werden die Buchstaben artikuliert und werden sie durch die Zunge, die bewegt sich in 20 verschiedene Richtungen und die Zähne braucht sie auch und so weiter und die Lippe. Und dann kommt ein Wort raus. Ja. Ich habe vorher gesagt, man hat so 90, 100 Worte pro Minute, was die Zunge machen kann, ja. Ach, ist doch Weltmeister. Deswegen sagt, ja, spricht Jakobus von der Zunge, weil die waren damals, hatten sie keine so große vielleicht, wie wir jetzt in der Anatomie das alles ein bisschen studiert haben. Ja. Aber er hat doch gesagt, dass die Zunge so sehr wichtig ist, ein Ruder, kleines Ruder, das steuert das ganze Menschenleben, ja. Und das ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass die Zunge ist nicht nur einzigartig, aber es ist ein Multitalent. Multitalent, weil sie hat viele Funktionen, was ich vorher gesagt habe, auch das Reden. Ja. Das Reden ist Talent. Kein Tier kann reden, weil die Tiere haben keinen Geist. Ja. Wir sind die Einzigen, die einen Geist haben. Wir haben eine Seele. Deswegen kommt es von unten her. Und Gott hat das so gemacht, dass wir diese Sprache gebrauchen können, um zu wirken wie er ist. Das heißt, wir kennen oft den Vers, so wie er ist in dieser Welt, so sind wir. 1. Johannes 4,17. Ich würde sagen, so wie er spricht in dieser Welt, so sprechen wir. Amen. Also, jetzt müssen wir Sprachunterricht holen bei Jesus. Ja. Jetzt müssen wir sehen, wie er spricht. Ja. wie er spricht und so weiter. Ja. Das Erste, was wichtig ist beim Sprecher, sind deine Gedanken. Ja. Also veränderte Gedanken, Gedanken, die verändert wurden nach dem Sinn Christi, Gedanken, die verändert wurden durch diese übernatürliche Kraft, die übernatürliche Gedanke, veränderte Gedanke gibt veränderte Sprache. Du kannst nicht anders sprechen, du kannst nicht neu sprechen, wenn du deine Gedanken nicht veränderst. Das müssen wir gut sehen. Wenn wir uns bekehren, wird nur der Geist neu geschaffen. Neue Schöpfung ist der Geist, ja. Aber die Seele bleibt alt und der Körper auch. Hast dieselbe Ohren, selbe Nase, selbe Haare, egal. Aber wir haben den Auftrag, dass wir unsere Seele verändern. Ja. Das steht im Römer Kapitel 12, den kennt ihr gut, den Vers. Ja. Das heißt, es beginnt immer, deshalb. Ich mag gerne, wenn Römer bin, deshalb. Wenn in der Bibel steht deshalb, muss ich immer fragen, weshalb. Deshalb, weshalb. Ja. Ich habe gelesen, deshalb, weil Römer Kapitel 12 folgt 10, von 1 bis 8 präsentiert Paulus das Evangelium. Wir sind gerettet durch Glaube. Ich finde, Gott hat es sehr einfach gemacht. Damit er alle Menschen reinholen kann in sein Reich, hat er gesagt, glaube nur. Glaube nur. Brauchst dich nicht anzustrengen. Brauchst keine Leistung zu bringen, brauchst kein Gesetz zu erfüllen, glaube nur. Ganz einfach, er hat das Level runtergefahren, glaube nur. Deswegen ist gut, dass wir auch wissen, dass es einfach ist, das alles zu bekommen, weil es ist ein Geschenk. Glaube nur, Glaube heißt, ich habe es. Hoffnung heißt, ich bekomme es. Ich weiß nicht, ob du Glaube oder Hoffnung hast. Manche Dinge können wir heute noch nicht haben. Aber zum Beispiel ein neuer Körper. Da habe ich eine Hoffnung, dass ich ihn bekomme. Und ich bin. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist nicht wie in der Welt. Die biblische Hoffnung ist die sichere Gewissheit des Guten. Dass es gut wird, ja. Das ist Hoffnung, ja. Und das kommt vor dem Glaube. Und das sind manche Dinge, für die kannst du beten, Herr, schenk mir jetzt den Auferstehungskörper, jetzt, wird nicht funktionieren, ja. Aber du kannst für anderes beten, was jetzt du haben kannst. Ja. Deswegen sind wir auf dem Weg. Ich habe hier den Vater verloren, aber ich finde ihn wieder. Der Römer, der Römer, deshalb, weshalb. Ja. Ich mag den Römerbrief. Wenn ich nicht schlafen kann, höre ich nur den Römerbrief von Derek Prinz. Kennt ihr Derek Prinz, ja? Habe ich mal bekommen und der ist so gut. Ja, ich habe Derek Prinz selber mal erfahren in Karlsruhe. Als er in das Saal kam, haben sie überall geschrien, den Dämonen ausgefahren, überall. Das hat mich so beeindruckt damals, war in den 80er Jahren. Die hatten Angst gehabt vor ihm, die konnte ihn nicht ertragen. Ja. Und ich glaube, wir müssen auch so weit kommen, weil Dämonen, das ist neutestamentlich. Die Dämonen gibt es nicht. Alle Wunder, die wir kennen im Neuen Testament, waren schon im Alten Testament. Totenauferstehung, Heilung, Lepra etc. Aber Dämonen ausgetrieben? Nie. Warum? Weil als Jesus kam, als er das erste Wunder getan hat in der Synagoge von Kapernaum, in Markus Kapitel 1 und auch Lukas 4, heißt es, da war einer, der hat ein unreiner Geist gehabt und er hat ihn ausgetrieben, ja. Es war ein Dämon, ja, hat ihn ausgetrieben. Und dann haben die Leute gesagt in der Synagoge, was ist das für eine neue Lehre oder ein neues Wort mit Vollmacht? Die haben was gesehen, dass Jesus Vollmacht hatte über diese unsichtbare Welt, ja. Es war noch nicht so weit, er war noch nicht am Kreuz, er hat uns das noch nicht übertragen gehabt, aber heute haben wir dieselbe Vollmacht. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. So wie er spricht, so sprechen wir in dieser Welt. Und wenn wir sprechen, dann kommt eine neue Schöpfung zustande. Wenn wir sprechen, dann geschehen neue Sachen, die nicht von dieser Erde sind, die vom Himmel sind. Und das möchte ich sehen, das wollen wir hören. Und das ist die Liebe Gottes, ja, weil wir haben vorher gesagt, es ist eine Liebessache, dieses Wahrheit. Wasser, die ich gesehen habe am Anfang und am Ende, das ist der Strom des Heiligen Geistes, der Liebe. Und das ist alles, was wir heute brauchen. In diesem entgegengesetzten Geist ist nur der Heilige Geist möglich, sich gegenzusetzen gegen das, was in der Welt ist. Ja. Und wir kriegen diesen Geist der Liebe. Und der Geist der Liebe, das ist das Wasser, das Strom, das jetzt fließt. Ja. Ich habe immer so, Gott hat mir letztlich mal gesagt, wir leben in der Habakkuk-Zeit. Vielleicht weißt du nicht, was Habakkuk ist. Kennst du den Habakkuk? Habakkuk heißt umarmen. Umarmen oder jemand drücken, ja. Und ich glaube, Habakkuk war so ein Prophet, ja, und der hat einfach, ich glaube, es ist die Zeit, wo wir Gott umarmen sollen, ja. Wo wir ihn eigentlich diese Nähe von Johannes spüren sollen, dass wir besser reden können, besser reagieren können auf das, was draußen passiert, ja. Und da kann was Neues geschehen. Habakkuk ist natürlich, das kennt ihr gut, da sind gute Verse drin, die wir hier gut kennen. Die Erde wird erfüllt sein mit der Herrlichkeit des Herrn, wie das Meer, wie der Meeresboden mit dem Wasser. Oder Habakkuk 2, der Gerechte wird aus Glaube leben. Also wenn du leben willst, musst du glauben. Halleluja. Du kannst nicht leben, ohne zu glauben. Das geht nur durch Glaube, ja. Und Glaube kommt vom Wort Gottes, ja. Also auf jeden Fall ist es, im Habakkuk ist auch diese wunderbare Sache am Ende, der Herr kommt. Und ich glaube, wir sind auf dieser Ebene, wo alles sich bewegt. Das ist eine Kriegszeit. Es sind Kriege und es ist auch Krieg in der geistlichen Welt und wir sind berufen einzusteigen, nicht zu kriegen, aber diese Liebe gegen all diesen Hass und all das, was so in der Welt propagiert wird, dass wir die Menschen begegnen, nicht mit sie gewinnen mit unseren Diskussionen, sondern gewinnen ihr Herzen durch die Liebe, die aus unserem Herzen fließt, aus unserem Keuler, aus unserem Bauch rausfließt. Und wenn ich irgendwo hingehe, da fließt die Liebe raus, ja. Hat immer gesagt, Kattel, Kuttel, Kittel. Das sind drei Worte, die sind genau gleich auf Hebräisch. Kattel, Kuttel, Kittel, KTL. Nein, das war so im hebräischen Unterricht. Egal. Ja, das ist so. Okay, ich habe alles, ich weiß nicht, aber ich wollte mit den Gedanken, ja, die Veränderung der Gedanken sind wichtig, ja. Das heißt, du musst, wenn du morgens aufstehst, zuerst ein Inventar machen deiner Gedanken. Wie sieht es aus mit der großen und mit der kleinen Sorge und mit den kleinen und großen Dingen? Was denkst du über das und jenes? Schreib's auf. Und was machst du dann? Dann nimmst du, was du brauchst und verhaftet sie. Nimm sie gefangen. Sperr sie ein, lass sie los, werf sie raus. Ja. Das ist Gedankenhygiene. Mundhygiene, Gedankenhygiene. Also Mundhygiene, okay, aber vor der Mundhygiene kommt Gedankenhygiene. Das steht in 2. Korinther Kapitel 10, was heißt, wir nehmen gefangen all diese Gedanken, die nicht nach Christus sind, nicht nach dem Sinn Christus, ja, zum Beispiel Unversöhnheit, ja. Oder Zorn, oder du hast dich gerade aufgeregt wegen dem und jenem. Ja, du, Dinge, die passiert sind, das musst du einfach aus deinem Leben rauskicken. Weil die Gedanke, das ist der Anfang unserer Sprache. Wir sprechen Worte, wir formulieren Worte, die aus unseren Gedanken kommen, ja. Deswegen ist für diese neue Sprache wichtig, dass du neue Gedanken hast. Ja. Es heißt, deshalb, bringt euren Leib dar und auch die Zunge damit als lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Das ist ein Priester, das ist ein Jude, der da schreibt, der weiß, was ein Opfer ist. Wenn ein Opfer, bei ihnen waren die Opfer immer tot, Aber jetzt sag, wenn dein Opfer, wenn dein Leib den Altar bewegt, gehört er dir nicht mehr. Dann gehört er dem Altar, gehört er Gott. Also das ist die beste Gymnastik am Morgen. Leg dich auf den Altar. Wie machst du das? Du sagst ja, nur der Leib. Aber wenn Gott den Leib hat, hat er auch deine Seele und dein Geist. Da hat er alles, ja. Er sagt Leib, weil er weiß, da muss er beginnen, ja. Und deswegen sollen wir das jeden Tag auf den Altar legen. Und dann heißt es weiter, und seid nicht gleichförmig. Ja, wer ist oft gleichförmig? Dann ist übersetzt dieser Welt, aber das ist eine schlechte Übersetzung. Seid nicht gleichförmig dieses Zeitalters. Das heißt Aion, das heißt nicht Kosmos. Das heißt, das Zeitalter wird Gott nicht retten. Unser Zeitalter der Sünder wird Gott nicht retten. Er rettet uns nur heraus aus dem Zeitalter, aber das Zeitalter wird aufhören, wenn Jesus zurückkommt. Dann wird es aufhören, ja. Deswegen sind wir alle auf der Titanic. Das hat James Cameron gesagt, der Produzent dieses Films. Wir sind alle auf der Titanic. Wir gehen alle unter. Es sei schon, wir haben ein Rettungsboot. Halleluja. Damals hatte sie nicht genügend Rettungsboote. Und waren sehr in Eile und waren sehr durcheinander. Jetzt kannst du in Ruhe, du, du mir zuhörst, kannst du in Ruhe ins Rettungsboot Jesus einsteigen und aus der Titanic herauskommen, weil Gott wird die Titanic nicht retten. Er holt dich heraus. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Also Gedanken sind wichtig, um gut zu sprechen. Und was sollen wir sprechen? Was ist die neue Sprache? Wie sieht das aus? Ja. Wie sah die Sprache von Jesus aus? Du hattest vorher das gesagt. Sprich nur ein Wort. Und ich bin gesund. Es war ein Römer. Und die Römer haben ja Jesus gekreuzigt. Trotzdem hat Jesus diesen Römer gelobt. Ich weiß nicht, ob er bei der Kreuzigung dabei war, diesen Mann, von dem du sprachst. Dieser Hauptmann. Aber egal. Jesus hat diesen Römer gelobt wegen Glaube. Ja? Und das heißt, alles, was Jesus gesprochen hat, ist geworden. Was er spricht, wird. Okay? Und was du sprichst, soll werden. Das ist, was Jesus, und warum konnte er so sprechen? Manchmal spreche ich und es wird nicht. Da spreche ich nochmal und bleibe dran. Nicht aufgeben, sondern aufstehen, heißt es. Aufstehen, ja. Aufstehen, nicht liegen bleiben. Du kannst umfallen, aber steh auf und geh weiter. Das ist wichtig. Also, Jesus hat gesprochen mit Vollmacht. Er konnte das tun. Warum? Weil er keine Sünde hatte. Jetzt habe ich eine Frage. Wer hat hier keine Sünde? Danke, das stimmt. Wir haben alle keine Sünde. Glaubst du endlich? Das Blut Jesus wascht dich immer und immer wieder. Du hast keine Sünde mehr. Wenn du sündigst, kommt sofort Jesus im Himmel und sagt, Vater, das ist das Blut, das habe ich in den Himmel gebracht, das gilt für ihn. Fertig, los. Wenn du 10-mal dieselbe Sünde machst, vielleicht sagt dann der Heilige Geist, er müsste doch irgendwas machen jetzt. Vielleicht sagt der Geist dann, ja, so kann es nicht weitergehen, ja, weil die meisten Leute, die gehen in die Kirche und wollen nur Vergebung der Sünde. Das ist nicht genügend. Wir müssen Veränderung, eine neue Schöpfung werden. Dieser alte Mensch muss gekreuzigt werden. Dieser alte Mensch muss einfach hingerichtet werden. Und das ist geschehen. Am Kreuz in der Mitte war Barabbas. Barabbas, das war. Und Jesus hat den Platz von Barabbas genommen. Der Sohn offenbar heißt der Sohn des Vaters. Er hat den Platz von einem Räuber genommen. Die haben gesagt, lass ihn los, aber er war in der Mitte. Also wenn du die drei Kreuze siehst, in der Mitte, das ist im Prinzip, das bist du, das bin ich, da hänge ich stellvertretend. Ich bin tot. Du auch. Glaubst du, dass du tot bist? Ich bin tot. Mein alter Mensch ist tot. Wenn ich lebe, lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er gebraucht mein alter Körper, aber das ist nicht so wichtig. Er bringt auch in diesen alten Leib wieder Stoff hinein, Energie etc. Die Auferstehungskraft bringt er hinein. Halleluja. Also, wie hat Jesus gesprochen? Wie hat Jesus gefühlt? Er war gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte, so wie der Vater. Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus hat nie gerichtet, nie kritisiert. Die Frau da, die die Ehebrecherin, ja. Er hat nie gerichtet. Er ist nicht gekommen, um zu richten, er ist gekommen, um zu retten, ja. Und das musst du auch sagen, wenn du draußen auf der Straße bist, deine Sprache soll ihm ähnlich sein. Du bist nicht gekommen, um hier die Leute irgendwo zu richten, zu kritisieren oder sie korrigieren. Lass sie. Sprich Leben aus. Jesus hat Leben gebracht, hat Sünden vergeben, hat Vergebung gebracht und hat die Menschen geheilt, hat die Dämonen ausgetrieben. Er hat eine Sprache der Liebe gehabt, ja. Eine Sprache des Lebens. Er hat eine Sprache der Vollmacht gehabt. Er hat eine regierende Sprache gehabt, ja. Er hat regiert und du sollst auch regieren. Mach mal zu Hause eine Regierungssitzung in deinem Wohnzimmer. Jetzt regieren wir mal, Herr Jesus. Jetzt gehen wir hier. Regierung, ja. Wie die Regierung sagt, so kann es nicht weitergehen. Ich regiere. Und wie hat Jesus mit dem Teufel rumgemacht? Er hat gesagt, es steht geschrieben. Punkt. Und du musst da bleiben an dem, was geschrieben ist. Das ist das Wort Gottes. Geschrieben. Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, wie das von einem einzig geborenen Sohn. Also, das ist das Wort. Und du sollst rumlaufen auf dieser Straße oder da, wo du bist, daheim, wie wenn du das Wort Gottes wärst. Ja. Das Fleisch gewordene Wort Gottes. Ja. In dir, was hat Gott zu Josua gesagt? Dieses Wort soll nicht von deinem Mund weichen. Dieses Wort soll nicht von deinem Mund weichen, ja. Und was hat David gesagt am Ende des Lebens, 2. Samuel 23? Sein Wort war immer auf meinen Lippen. Also, wichtig ist, dass du immer wieder verstehst, dass du nicht andere Worte in deinen Mund nimmst. Auch wenn du Sache siehst, sprich lieber das Wort Gottes aus, als die Probleme zu beschreiben. Ja. Sag den Problemen was über deinen großen Gott, aber sag nichts über deine Probleme. Ja. Da gibt es so ein paar Tipps, die der Herr uns aufs Herz legt, wie man da umgehen soll. Ich glaube, das nächste Mal mache ich dann weiter, es ist jetzt spät geworden, ja. Ich glaube, ich habe gar nicht viel gesagt, was ich sagen wollte. Aber ihr seid jetzt alle müde, aber das macht nichts. Wir sind nicht müde, wir stehen auf, wir bleiben nicht liegen und stehen auf und machen unseren Mund auf und machen es nicht wie der Jesaja, also die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Wehe mir, ich bin ein Mann oder eine Frau mit unreiner Lippe und ich wohne in einem Volk mit unreiner Lippe. Aber das war im Alten Bund. Und was hat der Engel gemacht? Kohle. Und diese Kohle, die haben wir. Ich habe es gar nicht heute gesprochen über das, was der Heilige Geist gemacht hat, als er ausgegossen wurde auf dieser Erde. Er hat sich zuerst um unsere Zunge gekümmert. Und was war? Es waren Feuerzunge hier und hier war die Zunge. Deswegen, ich habe gesagt vorher, sie treiben Dämonen aus und zweitens, sie sprechen neue Sprachen. Das ist nicht nur diese Zungenreden, was man so kennt, das ist gut. Es ist aber eine neue Sprache, die du in der Gesellschaft sprichst. Du sprichst ganz anders als die andere, weil du sprichst in Christus durch deine neue Schöpfung. Du hast eine andere Art zu denken und zu sprechen. Ja. Über das werden wir weitermachen. Ja. Aber schau mal, der Heilige Geist kümmert sich um die Sprache Nummer 1. Und er hat dieses Feuer. Und ich sehe in diesem Feuer jetzt nicht nur die Reinigung, das ist mein Schlusswort. Ich sehe in diesem Feuer die Liebe Gottes. Es steht geschrieben, dass die in Hohelied Kapitel 8, dass die Liebe Gottes ist eine Flamme, ja. Es ist eine Flamme, ja. Das heißt, und das ist die Liebe. Wir haben dieses Feuer der Liebe. Und es gibt auch der Strom des Feuers, also der Feuerstrom in Daniel 7, ja. Und dieser Feuerstrom, der kommt auch aus uns heraus. Das ist diese Liebe, das Feuer der Liebe, das wir ausstrahlen. Es ist Wärme, es kommt Liebe heraus, ja. Und dieses Feuer, wir werden getauft mit Feuer und mit Heiligem Geist. Der Herr möge es wahr machen für alle. Halleluja. Amen. Halleluja. Wunderbar. Preist den Herrn. Halleluja. Du hast eine neue Sprache. Amen. Alles gut, da ist der Strom. Halleluja. Solange es nicht Feuer ist, ist alles gut. Halleluja, du hast eine neue Sprache. Sag mal, mach nochmal dieses Bekenntnis zum Schluss. Sag, danke Vater, dass ich eine neue Sprache habe. Ich habe Jesus empfangen. Jesus lebt in mir. Und mit Jesus habe ich auch seine Sprache empfangen. Es ist die Sprache der Liebe. Und meine Seele wird mehr und mehr lernen, diese Sprache zu sprechen und diese Sprache zu verstehen. Meine Seele wird mehr und mehr lernen, so zu sprechen wie Jesus. Mit derselben Liebe, mit derselben Vollmacht und somit mit derselben weltverändernden Kraft. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So sprichst du. Halleluja. Danke, Michelle, für diese wunderbare Einleitung zum Thema heute. Halleluja. Super. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn es weitergeht, wenn wir weiter lernen dürfen. Halleluja. Die Sprache lernen dürfen, im Sprachunterricht sein dürfen bei Jesus. Das ist wunderbar. Preist den Herrn. Gut, ihr Lieben, am Samstag geht es ja schon weiter mit dem Herrlichkeits- und Aktivierungswochenende. Und ich glaube, das wird wirklich gewaltig. Ich glaube wirklich von meinem Empfinden her, das könnte wirklich das stärkste Wochenende werden, das wir bisher hatten, weil wirklich aus diesem Strom der Ausgießung heraus, jetzt dieses Wochenende, da kommt irgendwie alles zusammen. Und ich glaube, die Leute spüren das auch. Überall her melden sich die Leute an. Wir haben jetzt um die 400 Anmeldungen schon. 439 schon. Ja. Also die Leute kommen von überall her. Wenn du noch nicht angemeldet bist, wenn du über Livestream zuschaust, mach es noch schnell. Du hast noch die Möglichkeit, sei dabei. Das wird gewaltig. Und wenn du noch gerne mitarbeiten möchtest, auch bei dem Wochenende, wir können immer noch Mitarbeiter gebrauchen, Ordner und speziell auch Saalreinigungsdienst brauchen wir dringend Unterstützung. Wenn du dir das vorstellen kannst, wer kann sich vorstellen, im Saalreinigungsdienst unterstützen den nächsten? Super, wunderbar. Guck mal, Andrea, hinter dir ist jemand. Am Samstag, super, wunderbar. Sprecht mit Drea, sie ist dafür zuständig. Genau, einfach gleich im Anschluss sprechen, sehr gut, vielen Dank. Wunderbar, Halleluja. Also, das wird stark werden, da werden wir in der Realität wirklich unsere Beziehung zu Jesus und zum Vater wachsen und richtigen Schub kriegen. Wir hatten ja bisher schon einige sehr starke Ausgießungsgottesdienste, aber heute habe ich mit Michael zum Beispiel gesprochen aus Österreich, die waren auch schon bei einem unserer Ausgießung oder bei dem einen oder anderen unserer Ausgießungsgottesdienste dabei und er hat gesagt, ja, das war wirklich stark, aber wenn man über eine längere Zeit noch da drin eingeweicht wird, dann ist es noch mal stärker. So ein Wochenende ist immer noch mal stärker. Ja. Deswegen, das ist echt eine super Gelegenheit. Gut, ansonsten hat die Sabrina gleich noch die Ansagen für euch auch, die restlichen Ansagen, aber vorher wollen wir jetzt noch eine Sammlung einnehmen, den Heiligen Geist fragen. Ich sage immer so, wenn du glaubst, dass hier ein guter Boden ist, dann frag den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was ist ein gutes Saatkorn? Ja, was ist ein Saatkorn mit einer Haltung des Herzens, die wertschätzt? Was ist ein Saatkorn mit einer Haltung des Herzens, die im Glauben ist, die im Vertrauen ist auf Gott und die sich dessen bewusst ist, hey, mein Gott kann im Geben gar nicht übertroffen werden. Er ist der Geber von allem Guten und deswegen kann ich sein Reich auch großzügig segnen und in sein Reich großzügig investieren mit dem Maß des Herzens. Das ist immer das Maß des Herzens. Es geht nicht um den absoluten Betrag, sondern das Maß des Herzens. Das Maß des Herzens bestimmt deine Ernte. Halleluja. Also frag ihn, was du tun sollst, wenn du über Livestream zuschaust. Die Infos werden eingeblendet für dich. Du kannst per Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte geben. Okay. Gut. Während ihr gebt, ihr dürft ihr einmal durchgeben, genau. Während ihr gebt, lese ich euch noch kurz ein paar Zeugnisse vor. Und zwar zum einen jetzt aus dem Strom wirklich der Vaterliebe Gottes hier ein Zeugnis aus Nordfriesland. Struckum, wusste ich gar nicht, dass es gibt. Struckum in Nordfriesland, schreibt jemand. Und sie war jetzt in Hamburg das dritte Mal bei einer Veranstaltung von Glory Life, als wir das letzte Mal in Hamburg waren. Und sie ist nach vorne gekommen bei der Frage, wer dem Herrn noch nicht vollständig sein Leben gegeben hat. Und sie schreibt, sie hat es gemacht, sie ist nach vorne gekommen, aber es geschah im ersten Moment nichts weiter. Bis zum nächsten Vormittag, sagt sie. Und da hörte sie schreibt sie hier, ich hörte mir durch eine Eingebung erneut einen Vortrag von Ihnen an, ja, so kann man es auch nennen, der ein ganz ähnliches Thema hat. Und plötzlich bemerkte ich, und das ist auch interessant, ist auch die Überführung von den Worten, plötzlich bemerkte ich, dass der Vater mir jeden Morgen aufs Neue seine unendliche Liebe zeigte, doch ich mit meinem menschlichen Verstand war laufend bemüht, mein Unvermögen, seine Liebe zu finden, in Vorwürfe, Schimpfereien, Anklage und Trauer zu pressen. So hirnrostig habe ich mich aufgeführt, schreibt sie. Hirnrostig. Das heißt, sie ist richtig voll überführt worden vom Heiligen Geist, wirklich von der Realität der Liebe Gottes. Und dann schreibt sie was weiteres, was dann passiert ist, ist sie, seit ihrer frühesten Jugend kämpfte ich mit meiner stetigen Kaufsucht. Das heißt, es ist ja den Kaufsucht, sie musste immer Sachen kaufen, ne? Seit ihrer Kindheit. Wie ein Panzer oder eine Kette umklammerte mich dieses Kaufen. Doch nun hat sich diese Kette in Luft aufgelöst. Ich danke dem Vater, der mich außerordentlich gern hat und mich von Herzen liebt. Halleluja, ist das nicht wunderbar? So schön. Das war jetzt in Hamburg, als wir das letzte Mal da waren. Und dann auch aus den Gloryhäusern passieren auch so starke Sachen. Hier zum Beispiel Gloryhaus von der Astrid jetzt. Das letzte Mal hat die Marion gebetet für eine Person im Bereich der Halswirbelsäule, war ein Wirbel nicht in der richtigen Ordnung. Sie hat geboten und als es passierte, hat es richtig gekracht. Also so, dass die Leute drumherum es hören konnten. Ebenso war die Beweglichkeit der Person viel besser. Vor dem Gebet konnte sie beim Bücken mit den Händen den Boden nicht berühren. Nach dem Gebet ging das super. Ebenso waren bei dieser Person die Beine 1,5 Zentimeter ungleich lang. Nach Gebet waren beide gleich lang. Während der Predigt oder Lehre im Glory House begann eine Person sehr zu weinen. Sie hat durch die starke Gegenwart der Liebe des Vaters Befreiung von einer Last auf der Seele erfahren und war danach frei davon. Wir hatten solch eine starke Gegenwart Gottes, dass wir nach dem Lobpreis sowie nach der Predigt inklusive Ausgießung der Vaterliebe immer wieder Zeiten der Stille und des Genießens der Gegenwart Gottes verbrachten. Halleluja. Amen. So wie wir heute ja auch vor dem Lobpreis seine Gegenwart genossen haben. Ist es nicht wunderbar? Anderes Glory House aus Offenbach, die Waltraud schreibt, im Strom Gottes und durch Gebet ist eine seit Tagen bestehende Migräne verschwunden und nicht mehr zurückgekehrt. Erkältungssymptome, die eine Frau abhalten wollten, am Glory House Abend dabei zu sein, haben sich während des Lobpreises übernatürlich aufgelöst. Siehst du, manchmal ist es gut, trotz Erkältungssymptomen zu kommen. Ne? Ich meine, es ist eigentlich komisch, wenn wir krank sind, sollten wir ja nicht vom Heiler weglaufen, sondern sollten zum Heiler hinlaufen. Ne? Das ist eigentlich logisch. Ne? Okay. Dann Freisetzung einer Teilnehmerin vom Weisen Geist, der sich immer wieder durch Minderwertigkeitsgedanken und Minderwertigkeitsgefühle äußerte. Halleluja. Und dann hier im Strom der Vaterliebe wurde bei einer Teilnehmerin die häufige Einstellung, ich kann das nicht, durch neue Erkenntnisse und ein tiefes Bewusstsein der Vaterliebe verändert. Auf der Heimfahrt, das ist jetzt vom Gottesdienst, auf der Heimfahrt vom Gottesdienst letzten Sonntag erhielt eine Mitfahrerin einen Telefonanruf, dass es ihrem nierenkranken Bruder sehr schlecht gehe. Er habe starke Beschwerden in den Verdauungsorganen, Übelkeit und Erbrechen. Der Vater, der anrief, weinte am Telefon. Wir waren zu fünft im Auto und machten uns eins im Gebet, nahmen Autorität ein und befahlen den Krankheitssymptomen aus seinem Körper zu weichen. Ein Eindruck, den Bruder zu Hause mit Öl zu salben, wurde umgesetzt. Also sind noch zu ihm nach Hause gefahren, haben mit Öl gesalbt. Danach fiel der Bruder in einen tiefen Schlaf. Schon am selben Abend ging es ihm besser, er konnte ein wenig essen und am nächsten Tag waren alle die aufgetretenen Beschwerden verschwunden. Halleluja. Super, das sind Gloryhäuser in der Herrlichkeit Gottes. Und hier noch ein lustiges Zeugnis. Der Sohn einer Frau aus unserem Glory House war letzten Sonntag im Glory Life Zentrum, um beim Gottesdienst dabei zu sein, wahrscheinlich das erste Mal. Er beschloss vor Beginn noch einen Kaffee zu trinken. Vom Kaffeepersonal wurde ihm ein frisch gebrühter heißer Kaffee gereicht. Der Kaffee war so heiß, dass er sich Zunge und Lippen verbrühte und heftige Schmerzen verspürte. Aber er berichtete, dass mit Beginn des Lobpreises auf einen Schlag alle Schmerzen und Beschwerden in seinem Mund wichen und keinerlei Beeinträchtigung mehr vorhanden war und er konnte den Gottesdienst genießen. Halleluja. Super. So ist es bei uns. So erlebt man bei uns bei Glory Life Wunder. Du kommst, da wird die Zunge verbrüht und dann wirst du gleich wieder geheilt. Ist doch wunderbar. Halleluja. Preist du da.